إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، wir sind unterwegs in safarabischem Deutsch und wir werden heute weiter über die Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen und wir werden inshallah heute über Al-Hijra, die Auswanderung von Mekka nach Al-Medina sprechen bi-Ibni Tar. درسنا باللغتين العربية والألمانية وإن شاء الله سنتكلم اليوم عن الهجرة إلى المدينة. طلائع النور بدت من جهة المدينة، وبعد بيعة العقبة الثانية أراد أهل الإسلام في المدينة أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتشر الإسلام في المدينة حتى أنه صار في كل بيت من بيوت المدينة رجل مسلم أو امرأة مسلمة، والمسلمون كانوا في الحبشة، بعضهم كان في الحبشة، وكان أهل الإسلام في المدينة في مكة يعانون ويعذبون، لذلك أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه بالهجرة إلى المدينة. ومن أهم أسباب الهجرة إلى المدينة بارك الله فيكم هو أن الدعوة في مكة أغلقت أبوابها، النبي صلى الله عليه وسلم أغلقت عليه جميع الأبواب. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الطائف إلى ثقيف فما أخذوا منه، عرض نفسه على قبائل العرب، ذكرنا على بني حنيفة وبني عامر بن صعصع وغيرهم، عرض ما يريد كلهم، بل كان أبو لهب يمشي وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للناس لا تصدقوه، لقد ترك دين آبائه وسفه أصنامه. كان الناس يقولون من أنت ومن هو؟ يقول أنا أبو لهب وهذا ابن أخي. وكان الأمر بالنسبة للمشركين أمر مصير، لأنهم كانوا سيفقدون كل الأمور التي لديهم، كل الامتيازات الموجودة عندهم. فالهجرة غيرت أمرا عظيما، ألا وهو أن أولئك القوم المستضعفون الذين كانوا في مكة الآن أصبح لهم مكان يدعون فيه إلى الإسلام، ولهم شوكة، لأن أهل المدينة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم وعن أنفسهم، يعني سيعاملونه معاملة أبنائهم وأهليهم. وهذا الأمر يعني أزعج كفار قريش إزعاجا عظيما، لأنه صار موقع للمسلمين. وفي المدينة تكلمنا أنه الله سبحانه وتعالى ساق للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وهو يوم بعاث، فقتل صناديد المدينة وما بقي من سادات المدينة إلا قليل، فالأمور كانت جاهزة. وقبل أن نتابع بارك الله فيكم أود أن نقف على هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل في مكة ودعا إلى الله 13 سنة، هو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم لا عن دولة إسلام ولا عن حكم إسلام، كان يدعو الناس إلى التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وانسدت كل الطرق على النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر مهم جدا في هذه المرحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنازل عن دينه ولا رضي الديانية في دينه، ثم أتى النصر من طرف المدينة يعني، وكان الأمر الله سبحانه وتعالى أعده للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى هؤلاء القوم من الخزرج، كانوا يريدوا يريدوا أن يشتروا سلاحا وأن يأخذوا من كفار قريش عونا له يعني حتى يدعموه في الحرب أحلافا له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالوا أتكلم معكم على شيء أفضل من هذا الذي أتيتم لأجله، وقال لهم أنا رسول الله، فقال والله إن هذا الأمر خير لكم، فدخل الإسلام. ولذلك الذي يريد أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى في زمانه يجب عليه أن يدعو على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يظن أن هذه الأمور التي جرت في السيرة أنها مجرد فقط يعني أحداث حصلت، لا يقل. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها دين، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، والله سبحانه وتعالى نصره على عدوه، وكانت الهجرة نصرا للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم، لأن دعوة الإسلام انتشرت بعد ذلك. بارك الله فيكم. Die Lage in Mekka haben wir ein paar Mal erklärt. Aber nochmal, die Muslime waren schwach in Mekka. Es gab natürlich Kämpfer und es gab Reiter in Mekka. Sie könnten kämpfen, wenn sie wollten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat das nicht erlaubt. Und die Muslime, die müssten natürlich ertragen, was man mit ihnen macht. Indem man sie foltert. Eine Gruppe von Muslimen hat Mekka verlassen und sie waren in Abyssinien, in Al-Habasha. Der Prophet Muhammad s.a.w. selber hat versucht, in At-Ta'if, hat versucht, bei verschiedenen arabischen Stämmen zum Islam aufzurufen. Die Leute wollten das nicht. Er hat gewartet, dass die Leute von anderen Städten und von anderen arabischen Stämmen nach Mekka kommen zu Hajj, damit er sie zum Islam aufruft. Das hat auch nicht geklappt. Die Kuffar von Mekka, die bekämpfen den Islam und sie versuchen, die Muslime zu töten, dass sie die Religion verlassen. Abu Lahab und die Führer von Mekka sind gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie lassen ihn auch nicht reden. Sie lassen ihn nicht, dass er zum Islam aufruft. Und an einem Tag kommt eine Gruppe von Medina. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht zu den Leuten. Er sagt ihnen, woher kommt ihr? Sie sagen ihm, wir kommen aus Medina. Er sagt, warum seid ihr da? Sagen ja, wir wollen Verbündeten suchen, damit wir in Medina gegen Al-Aus kämpfen. Der Prophet sagte, aber ich habe etwas Besseres für euch als das, was ihr wollt. Dann haben sie gesagt, bei Allah, diese Sache ist besser als kämpfen. Sie haben den Islam angenommen. Dann haben die Leute in Medina den Islam nochmal angenommen. Und in jedem Haus von Al-Medina ist ein Muslim geworden. In jedem Haus von Medina ist ein Muslim geworden. Und die Muslime waren dann sehr viel geworden in Medina. Natürlich, barakallahu fikum hier. Mit dieser Lage, das war dann geeignet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswandert. Weil die Leute von Medina ihm gesagt haben, oh Prophet, wenn du nach Medina kommst, dann werden wir dich schützen, wie wir uns selbst schützen und unsere Kinder und unsere Frauen. Du bist einer von uns. Die haben ihm gesagt, wenn wir dich schützen, wenn wir für dich alles tun, was du von uns willst, was haben wir? Er hat ihm gesagt, er bekommt das Paradies. Dann haben sie ihm gesagt, komm und lass unsere Brüder zu uns kommen. Und wir werden mit ihnen alles teilen, was wir haben. Und hier, barakallahu fikum, ist etwas Wichtiges bevor wir weiterkommen. Und zwar, man sollte den Sinn verstehen von der Geschichte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von seinem Sira. Die Sira von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist keine Geschichte, damit man das erzählt, oder gute Nachtgeschichte, sondern die Geschichte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam ist barakallahu fikum Religion für uns. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat niemals gesagt, ich will die Regierung, ich will die Macht haben, ich will über die Leute herrschen. Der hat das niemals gesagt. Der hat den Leuten nur gesagt, sagt la ilaha illallah, verinnerlicht la ilaha illallah und ihr werdet gewinnen, ihr werdet ins Paradies kommen. So war die Sache. Diese Lage jetzt, wenn wir uns die Lage nochmal anschauen. Die Muslime, eine Gruppe ist in Abyssinien, weil sie nicht mehr ihre Religion praktizieren können. Die andere Gruppe wird gefoltert. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kann, das war für ihn sehr schwer geworden, Dawa zu machen. Und die Führer von Mekka und die arabischen Stämme, die sind alle gegen ihn. Auch sein Onkel, seine Familie. Ja, aus diesen Umständen könnte man denken, das wird als Frage, ja, könnte man in diesen Umständen denken, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwa eines Tages ein Staat gründet. Eigentlich logisch wird man sagen, auf keinen Fall. Aber das war der Sinn. Und das war so, wie der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala hat das für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vorbereitet. Und wir haben voriges Mal auch gesprochen über Bu'ath. Bu'ath, das war ein Tag. An diesem Tag gab es einen großen Schlacht zwischen den Leuten von Medina. Und die Führer wurden fast alle getötet. Aisha radhiyallahu anha sagte, das ist ein Tag, was Allah subhanahu wa ta'ala, den Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geschenkt hat. Und dann war diese Auswanderung. Das heißt, unsere Aufgabe ist, dass wir zu Allah rufen und dass wir die Religion erklären und dass wir den Leuten sagen, La ilaha illallah ist unser Glaube und ist unser Weg. Doch lassen wir Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist wichtig zu verstehen. Kann es Sahaba yashtakun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yajidunahu min al-mushrikin. فأرادوا يعني أن يكون لهم حل بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام. رأى صلى الله عليه وسلم أنه هاجر من مكة إلى أرض بها نخل. يعني في المنام رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هاجر من مكة، خرج من مكة إلى أرض فيها نخل، فظن أنها اليمامة، اليمامة عند نجد وين الرياض اليوم حاليا، أو هجر بلد بالبحرين، يعني يا نجد يا عند البحرين. ثم استبان له صلى الله عليه وسلم أنها المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين أو بين حرتين، يعني الحرة هي الأرض السوداء، الحجارة السوداء، والمدينة بين حرتين بين لابتين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه قال قد أريت دار هجرتكم وهي يثرب، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها. وقال إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا إلى المدينة جماعات وأفراد، يعني هاجروا أولا من مكة إلى المدينة. وأول الذي هاجر كان أبو سلمة رضوان الله عليه، ومنهم من خرج متخفيا، منهم من خرج علنا. وطبعا بارك الله فيكم، اختلف أهل العلم بأول من هاجر، ولكن هو والله تعالى أعلم أبو سلمة، أي أبو سلمة بن عبد الأسد، وكان في الحبشة ثم عاد وثم خرج مهاجرا إلى المدينة. أما أم سلمة فحبسها بنو المغيرة عندهم، حبسوها عندهم وفرقوا بينها وبين زوجها، عشيرة زوجة عشيرة أم سلمة رضي الله عليها، فرقوا بينها وبين زوجها وحبسوها عن الهجرة، فكانت تخرج وتبكي، وحتى يعني رأوا ما بها أذنوا لها بالهجرة كذلك. وأم سلمة رضي الله عليها ذكرت ذلك، قالت أنها أخذت بعيرا ووضعت سلمة في حجرها، ثم خرجت تريد المدينة وما من أحد معها، يعني امرأة لوحدها ما في معها أحد، وقالت إذا رأت أحد من الناس يعني تذهب معه. فلقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، فقال لها إلى أين؟ فقالت أريد زوجي بالمدينة. قال أو ما معك يا حد؟ قالت لا. فأخذ بخطام البعير فانطلق معها حتى بلغ المنزل، حتى بلغ المنزل، حتى بلغت يعني المدينة، والتقت بزوجها أبو سلمة. وكانت أم سلمة تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قد كان أكرم من عثمان بن طلحة رضوان الله على أم سلمة. وأسلم رضوان الله عليه عثمان ابن طلحة عام الفتح، عام الفتح. وسبحان الله، انظروا بارك الله فيكم إلى هذه الأخلاق الكريمة، هذه الأخلاق الكريمة عند رجل ما كان مسلم، عثمان بن طلحة ما كان مسلم، وصلها إلى المدينة. وكيف كان كل ما يريد أن تريد أن تنزل يذهب عنها، ينزل البعير ويذهب وما ينظر إليها، قد ما نظر إليه ولا، بس كان يأخذ بخطام البعير ينزل وأنزل إلى أن وصلني إلى المدينة. إيه، وسبحان الله، انظروا إلى حالنا. ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجته ليلى بنت أبي حثمة، وهاجر مصعب بن عمير وعبد الله بن مكتوم، وكانا يقرئان القرآن للأنصار، وبلال وسعد بن أبي وقاص. ثم هاجر بنو جحش ونساؤهم، وأصبح المسلمون يهاجرون الواحد تلو الآخر. هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عليه وعياش في ركب من المسلمين. على كل، بدأت الأمور هكذا بحيث يهاجر الصحابة، وفي قصص هجرتهم يعني من الأمور العظيمة كيف أنهم ضحوا بكل ما يملكون فقط من أجل الهجرة. على فكرة الهجرة كانت واجبة، الهجرة كانت واجبة، كانت أمر شرعي واجب، ما كانت أمر اختيار. إلا طبعا المستضعف الذي ما يستطيع يهاجر. لأنه هناك قاعدة في ديننا، إذا في أرض إسلام يطبق فيها الإسلام وأنت موجود في أرض أخرى، يجب عليك أن تهاجر الأرض التي تطبق فيها دينك. إذا ما كنت تطبق دينك في أرض وفي أرض تطبق فيها دينك، يجب عليك أن تهاجر. طبعا من الأمور التي حصلت، بارك الله فيكم، قصة جميلة مع صهيب رضوان الله عليه، وهذا إن شاء الله سنتكلم عليه في المرة القادمة، لأنه أنا ما أريد أن أطيل اليوم بإذن تعالى المرة القادمة. بارك الله فيكم. لصحابة رضوان الله عليهم تقفات في منظم قفيدن وودن قفلت المكة und als sie gewusst haben, dass die Leute von Medina den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingeladen haben, haben sie gesagt, du sollst zu uns auswandern. Dann kamen sie zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie haben natürlich bei ihm geklagt. Sie haben gesagt, oh Prophet, du siehst, was mit uns passiert in Mekka und was die Leute mit uns tun. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihnen, ich habe geträumt. Und nicht vergessen, die Träume von Propheten sind, sind Religion. Das gehört zur Religion, wenn ein Prophet träumt. Er hat gesagt, ich habe geträumt, dass ich Mekka verlasse, und ich wandere in ein Land aus, dort gibt es Palmen. Der Prophet dachte, das wäre in Yamama oder in Hajar, in Bahrain. Ein Platz neben Al-Bahrain oder neben Al-Riyad, das heißt Al-Yamama heutzutage. Aber der Prophet Muhammad hat dann in einem Traum genau gewusst, wohin mit der Auswanderung. Er hat ihnen gesagt, ich habe geträumt, dass ihr in ein Land auswandert zwischen zwei Schwarzsteinbergen. Und dort gibt es Palmen. Das bedeutet, Barakallahu fikum, das war dann bekannt geworden, welche Stadt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint hat. Das war Al-Madina. Weil Al-Madina zwischen zwei Schwarzsteingebirgen ist und es gibt in Medina sehr viele Palmen. Und es gibt eine Art von Palmen, da gibt es, wallahu a'lam, nur in Medina. Der Prophet hat ihnen das gesagt und er hat ihnen gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch, Allah subhanahu wa ta'ala hat euch erlaubt, dass ihr auswandert. Der erste, der auswanderte, war Abu Salama, radhiyallahu anhu. Abu Salama, und er wollte mit Salama auswandern. Natürlich, die Sahaba dann haben in Gruppen oder einzeln ausgewandert. Oder sie sind ausgewandert in Gruppen oder Einzelpersonen. Abu Salama, radhiyallahu anhu, und Salama, und die haben einen Sohn Salama. Sie wollten auswandern, aber die Familie von Salama, sie haben sie festgenommen mit ihrem Kind und sie haben Abu Salama allein gelassen. Abu Salama ist nach Medina ausgewandert, aber Salama konnte nicht. Die ging jeden Tag zum Weg in Richtung Medina und sie hat geweint. Als die Sache extrem bei ihr war, dann kamen manche Leute von ihrer Familie und die haben gesagt, was ist los mit euch? Habt ihr keine Barmherzigkeit? Er lässt diese Frau so und die hat einen Mann. Lass sie endlich, dass sie auswandert. Dann hat man ihr ein Kamel gegeben und man hat ihr gesagt, du kannst. Du kannst gehen, wohin du willst. Dann hat sie ihren Sohn mitgenommen und sie hat gesagt, am besten, ich vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala und ich nehme die Richtung von Medina. Auf dem Weg von Medina hat sie Uthman ibn Talha getroffen. Eine Person, die kein Moslem war. Er hat gesagt, Tochter von Bani Umayya. Oder, ja, Ibnata Abi Umayya. Von Vater von Umayya. Was machst du allein? Da hat sie ihm gesagt, ich will zu meinem Mann. Er ist in Medina. Und meine Familie haben mich festgehalten. Er hat gesagt, okay, ich nehme dich mit. Da hat sie erzählt, Salam Rabbullah alayhi. Da hat sie gesagt, er hat mich überhaupt nicht angeschaut. Und als wir Pause gemacht haben, der hat nur das Kamel sitzen lassen und er ist weggegangen. Und er hat mich überhaupt nicht angeschaut. Der war so treu. Und Radwallah alayhi hat den Islam dann angenommen in Befreiung von Mekka. Das wird in dem Jahr von Befreiung von Mekka hat er den Islam angenommen. Und subhanallah, schaut mal, barakallahu fikum, wie die Sache ist. Wie die Sache war. Eine Frau allein mit ihm in der Wüste. Und die sind nicht ein Tag und zwei Tage, die sind mehrere Tage. Und der schützt sie. Und der ist treu zu ihr. Und der guckt sie nicht an. Trotz, dass er kein Muslim war. Aber so hatten sie von Eigenschaften, diese Leute vor dem Islam. Dann, barakallahu fikum, ist Amr ibn Rabi'a mit seiner Frau, beide sind auch nach Medina ausgewandert, Mus'ab ibn Umair, Abdullah ibn Maktum, Bilal, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Ammar ibn Yasir, Banu Jahsh, Familie von Jahsh und andere haben alle Mekka verlassen. Umar ibn Khattab, Ayyash, Ibn Abi Rabi'a, alle haben Mekka verlassen und sie sind nach Medina. Und manche von ihnen haben so viel geopfert, indem sie alles verlassen haben, damit sie nur auswandern können. Und das nächste Mal, inshallah, machen wir weiter mit ein paar Geschichten vielleicht, von den Geschichten, die wichtig waren auf dem Weg der Auswanderung. Und dann, inshallah, reden wir über die Auswanderung von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam selber von Mekka nach Medina. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Sallallahu ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa sallim tasliman kathira. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.